Abschnitt 9 aus Das Rote Zimmer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Das Rote Zimmer von August Strindberg. Übersetzt von Emil Schering. 9. Kapitel. Verschreibungen. Karl Nikolaus Falk und seine liebe Frau saßen einige Zeit später eines Morgens am Kaffeetisch. Er war gegen seine Gewohnheit nicht in Schlafrock und Pantoffeln und die Frau hatte einen kostbaren Morgenrock an. »Ja, Sie sind gestern alle fünf hier gewesen und haben die Sache beklagt«, sagte Frau Falk mit einem muntern Lachen. »Da soll doch der Nikolaus, merk dir's, du stehst nicht mehr hinterm Ladentisch.« »Was soll ich denn sagen, wenn ich zornig werde?« »Man wird nicht zornig. Man wird zuerst böse und dann kann man sagen, es ist zu merkwürdig.« »Also, es ist zu merkwürdig, dass du mir immer mit unangenehmen Dingen kommen musst. Unterlass es doch, von etwas zu sprechen, das mich reizt.« »Ärgert, Alter.« »So, ich soll meinen Kummer mit mir allein herumtragen?« »Du aber lastest, ladest, heißt es.« »Lastest, heißt es. Mir deinen Ärger auch noch auf. Hör mal, hast du mir das versprochen, als wir uns heirateten?« »Keine Auseinandersetzungen, keine Logik, nur weiter. Alle fünf sind hier gewesen, Mama und deine fünf Schwestern.« »Vier Schwestern, du hast nicht viel Liebe zu deiner Familie.« »Das hast du auch nicht.« »Nein, ich mag sie nicht.« »Sie waren also hier und bejammerten, dass mein Bruder aus dem Amt gejagt ist, was du im Vaterland gelesen hattest. War es nicht so?« »Ja, und sie waren so unverschämt, mir zu sagen, ich habe kein Recht mehr, trotzig zu sein.« »Hochmütig, Alte.« »Trotzig«, sagten sie, »ich hätte mich nie herabgelassen, solch einen Ausdruck zu gebrauchen.« »Was hast du geantwortet? Du hast es ihnen wohl ordentlich gegeben.« »Darauf kannst du dich verlassen. Die Alte drohte nie mehr, ihren Fuß über meine Schwelle zu setzen.« »Hat sie das gesagt? Glaubst du, dass sie Wort hält?« »Nein, das glaube ich nicht. Sicher aber ist, dass der Alte...« »Du musst nicht der Alte von deinem Vater sagen, wenn's wer hört.« »Glaubst du, ich erlaube mir das?« »Indessen der Alte unter uns kommt nie mehr her.« Falk versank in tiefe Gedanken. Darauf nahm er das Gespräch wieder auf. »Ist deine Mutter hochmütig? Ist sie leicht zu verletzen?« »Ich verletze so ungern Menschen, wie du weißt. Du musst mir ihre schwachen, empfindlichen Seiten sagen, damit ich denen ausweichen kann.« »Ob sie hochmütig ist, das weißt du doch. Auf ihre Art. Wenn sie zum Beispiel hörte, wir hätten Gesellschaft gehabt und sie und die Schwestern waren nicht eingeladen, so käme sie nie mehr her.« »Sicher nicht?« »Ja, darauf kannst du dich verlassen.« »Es ist zu merkwürdig, dass Leute von ihrem Stand...« »Was schwatzest du?« »Nun, nun, Frauen können so empfindlich sein. Hör mal, wie steht's jetzt mit deinem Verein?« »Wie nanntest du ihn doch? Für Frauenrechte.« »Was sollen das für Rechte sein?« »Die Frau soll über ihr Eigentum selbst verfügen dürfen.« »Darf sie denn das nicht?« »Nein, das darf sie nicht.« »Was hast du denn für ein Eigentum, über das du nicht verfügen darfst?« »Dein halbes Alter, meine Mitgift.« »Himmelkreuz, wer hat dich solche Dummheiten gelehrt?« »Das sind keine Dummheiten, das ist der Zeitgeist. Siehst du, die neue Gesetzgebung müsste so bestimmen. Ich bekomme die Hälfte, wenn ich mich verheirate, und mit dieser Hälfte kann ich kaufen, was ich will.« »Und wenn du sie verbraucht hast, so muss ich dich doch versorgen.« »Ich werde mich hüten.« »Du bist wohl dazu gezwungen, sonst kommst du ins Arbeitshaus. So steht's im Gesetz, wenn man seine Frau nicht versorgt.« »Nein, hör mal, jetzt geht's zu weit. Aber habt ihr eine Sitzung gehabt?« »Was waren da für Frauen? Erzähl.« »Wir sind noch bei den Statuten, bei der Vorbereitung für die Sitzungen.« »Was sind es für Frauen?« »Bisher nur Frau Revisor Hohmann und ihre Gnaden Renjelm.« »Renjelm, das ist ein sehr guter Name. Ich glaube, ich habe ihn schon einmal gehört. Aber wolltet ihr nicht auch ein Nähkränzchen gründen?« »Stiften heißt es.« »Doch, und du kannst dir denken, Pastor Skore wird eines Abends kommen und eine Vorlesung halten.« Pastor Skore ist ein vortrefflicher Prediger und er verkehrt in der großen Welt. Das ist recht, Alte, dass du dich nicht mit schlechter Gesellschaft einlässt. Nichts ist dem Menschen so gefährlich wie schlechte Gesellschaft. Das hat mein Vater immer gesagt. Und das ist einer meiner strengsten Grundsätze geworden. Frau Falk las Brotkrümel auf und versuchte damit, ihre leere Kaffeetasse zu füllen. Herr Falk griff in die Westentasche nach seinem Zahnstocher, um etwas Kaffee vorzunehmen, der in den Zähnen stecken geblieben war. Die beiden Gatten genierten sich voreinander. Der eine kannte des anderen Gedanken und sie wussten, der Erste, der das Schweigen brach, werde eine Dummheit, etwas Kompromittierendes sagen. Sie wählten heimlich neue Stoffe, prüften sie, fanden sie aber untauglich. Alle standen in einer Beziehung mit dem, was man geäußert hatte, oder konnten damit in Verbindung gebracht werden. Falk versuchte, einen Fehler in der Anrichtung zu entdecken, der sich seinen Unwillen zuziehen konnte. Frau Falk blickte zum Fenster hinaus, um nach einem Umschlag des Wetters zu sehen, aber vergebens. Da kam das Mädchen und hielt ihnen das Rettungsbrett mit den Zeitungen hin, während sie gleichzeitig Herrn Levin anmeldete. »Bitte ihn zu warten«, befahl der Herr. Darauf ließ er die Stiefel eine Weile über den Boden schreien, so dass der Arme, der da draußen im Flur wartete, frühzeitig von seiner hohen Ankunft unterrichtet werden musste. Levin, auf den das neu erfundene Warten im Flur einen lebhaften Eindruck machte, wurde schließlich zitternd ins Zimmer des Herrn geführt, wo er wie ein Bittsteller empfangen wurde. »Hast du das Blankett bei dir?« fragte Falk. »Ich glaube es«, antwortete der Bestürzte und holte ein Bündel Revers- und Wechselblankette von allen möglichen Werten hervor. »In welche Bank gehst du am liebsten? Ich habe für alle, nur für eine nicht.« Trotz dem feierlichen Charakter der Situation musste Falk lächeln. Als er die halb ausgeschriebenen Reverse sah, auf denen der Name fehlte, ausgeschriebene Wechsel ohne Akzeptant und fertiggeschriebene Wechsel, die nicht angenommen waren. »Wir nehmen wohl die Seilerbank«, sagte Falk. »Das ist gerade die einzige, die nicht taugt, denn dort kennt man mich.« »Dann die Schuhmacherbank, die Schneiderbank, jede beliebige, aber schnell.« Man blieb bei der Schreinerbank. »Jetzt«, sagte Falk, mit einem Blick, als habe er des anderen Seele gekauft, »jetzt gehst du und bestellst dir neue Kleider. Aber bei einem Uniformschneider, damit du später deine Uniform auf Kredit bekommst.« »Uniform? Es ist keine nötig.« »Still, wenn ich spreche. Sie muss nächsten Donnerstag fertig sein, wenn ich meine große Gesellschaft habe. Du weißt, ich habe meinen Laden nebst Lager verkauft und erhalte morgen mein Bürgerrecht als Großhändler.« »Oh, ich gratuliere. Still, wenn ich spreche. Jetzt gehst du und machst einen Besuch. Mit deiner falschen Art und deiner unerhörten Fähigkeit, Unsinn zu schwatzen, ist es dir gelungen, meine Schwiegermutter zu gewinnen.« »Nun, du sollst sie fragen, was sie zu meiner großen Gesellschaft am letzten Sonntag meint. Hast du eine? Still und gehorche nur. Dann wird sie grüne Augen machen und fragen, ob du eingeladen warst. Das warst du natürlich nicht, da keine Gesellschaft stattgefunden hat. Ihr drückt euch eure gegenseitige Unzufriedenheit aus, werdet gute Freunde, verleumdet mich.« »Ich weiß, das kannst du. Meine Frau aber lobst du, verstehst du?« »Nein, nicht ganz.« »Das brauchst du auch nicht, gehorche nur. Noch eins, du kannst Nyström sagen, ich sei so hochmütig geworden, dass ich nicht mehr mit ihm verkehren wolle. Sage das geradezu, dann sprichst du einmal die Wahrheit.« »Nein, halt, damit wollen wir noch warten. Du gehst zu ihm, sprichst von der Bedeutung des Donnerstags, stellst ihm die großen Vorteile vor, die vielen Wohltaten, die glänzenden Aussichten und so weiter, du verstehst?« »Ich verstehe.« »Dann aber gehst du mit dem Manuskript zum Buchdrucker und dann stoßen wir ihn nieder.« »Wenn du dich so ausdrücken willst, meinetwegen.« »Und ich lese die Verse bei der Gesellschaft vor und teile sie aus?« »Ja. Noch eins, versuch, mit meinem Bruder zusammenzutreffen. Unterrichte dich über seine Verhältnisse und seinen Verkehr. Nestle dich an ihn. Stiehl sein Vertrauen. Das ist leicht. Werde sein Freund. Erzähl, ich hätte ihn betrogen. Sag ihm, ich sei hochmütig und frag ihn, wie viel er verlangt, wenn er seinen Namen ändert.« Levins weißes Gesicht überzog sich mit einem leichten Schatten in Grün, der Erröten vorstellen sollte. »Das Letzte ist hässlich«, sagte er. Was, hör mal, noch eins. Als Geschäftsmann will ich Ordnung in meinen Geschäften haben. Ich bürge für eine so und so große Summe. Ich muss sie bezahlen. Das ist ja klar. Oh nein. Ach, schwatz nicht. Im Fall eines Todes habe ich keine Sicherheit. Schreiben mir diesen Revers, auf den Inhaber ausgestellt und bei sich zahlbar. Es ist ja nur eine Formalität. Beim Wort Inhaber ging ein leichtes Zittern durch Lewins Glieder und er ergriff die Feder zögernd, trotzdem er wohl wusste, dass kein Rückzug möglich war. Er sah eine Perspektive von schäbigen Männern, in einer Reihe aufgestellt, mit Stöcken in den Händen, Lorgnetten vor den Augen, deren Brusttaschen vom Stempelpapieren anschwellen. Er hörte Klopfen an Türen, Laufen auf Treppen, Vorladung, Drohen, Aufschub. Hörte die Rathausuhr schlagen, als die Männer ihre spanischen Rohre schultern und er mit einem Block am Fuß zum Richtplatz geführt wird, wo er selbst zwar freigelassen wird, seine bürgerliche Ehre aber beim Jubel der Menge unterm Beil fällt. Er unterschrieb. Die Audienz war aus. Ende von Abschnitt 9.